Dialog 18. Beim Mittagessen. Dialog 18. Having lunch. Bitte einen Tisch für zwei. A table for two, please. Is dieser Tisch okay? Is this table all right? Prima. Bitte die Speisekarte. Super. May we have the menu, please? Als Vorspeise Suppe oder Fruchtsaft? For starters, soup or fruit juice? Einmal Fleischbrühe und einmal Tomatensaft. One clear soup and one tomato juice. Und anschließend? And afterwards? Es gibt Leber mit Speck oder Rinderbraten mit Eierauflauf. There's liver and bacon or roast beef and Yorkshire pudding. Gut, ich nehme Leber mit Speck. Und du? Well, I think I'll have liver and bacon. And you? Ich nehme Rinderbraten. I'll have roast beef. Bitte ganz durchgebraten. Very well done, please. Und zum Trinken? And to drink? Zwei Glas Bier. Two glasses of beer. Nützliche Fragen und Ausdrücke. Was möchten Sie? What would you like? Ich möchte Fleischpastete. I'd like pork pie. Ich möchte Hackfleisch mit Kartoffeln. I'd like shepherd's pie. Ich nehme kaltes Lamm mit Minzsoße. I'll have cold lamb and mint sauce. Ich nehme Huhn in Pilzsoße. I'll have chicken and mushroom sauce.